Deutschlandfunk. Professor van Dusen besucht seine Bank. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Und was soll ich Ihnen sagen, Professor? Tote Hose. Total tote Hose. Mein lieber Hedge, ich darf Sie daran erinnern, dass Sie zu Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen sprechen. Wissenschaftler, Amateur, Kriminologe, Denkmaschine. Als ob ich das nicht wüsste. Ich sitze in Ihrem Salon, Professor, trinke Ihren Whisky, apropos, auf Ihr Wohl. In diesem Fall ersuche ich Sie, sich der ansonsten von Ihnen gepflegten vulgären Ausdrucksweise tunlichst zu enthalten. Vulgär? Sie erwähnten, wenn ich mich recht erinnere, ein dahingeschiedenes Beinkleid. Tote Hose, meinen Sie? Das ist nur so eine Redensart, Professor. Ah, schon. Ich wollte sagen, es war nichts los, absolut nichts. Kein Mord, keine Brandstiftung, nicht mal ein mickriger Raubüberfall. Ich hätte mich in den Bauch beißen können. Nicht, dass es an mir lag. Mein Chefredakteur hatte die grandiose Idee gehabt, den bekannten und beliebten Kriminalreporter des Daily New York ins Hauptquartier der Kripo zu schicken. Damit sie gleich am Ball sind, wenn was passiert, hat er gesagt. Ich wollte gar nicht. Schon wegen Caruso, Sie wissen ja, Professor. Mein lieber Hedge, ich kenne Ihre Aversion gegen den wackeren Detective Sergeant. Meine Aversion? Er kann mich nicht leiden. Nun gut, wie dem auch sei, mein lieber Hedge. Zur Sache. Sie versprachen mir einen Fall. Und den sollen Sie auch kriegen, Professor. Wenn es soweit ist. Ein gewisser jemand hat mir nämlich eingebimst, nicht einmal, sondern tausendmal, wie ich Bericht erstatten soll. Umfassend, detailliert von und von Anfang an. Präzis und konzentriert auf das Wesen. So ist es. In diesem Sinne, mein lieber Hedge. Prost, Professor. Auf das Wesentliche. Also, wie gesagt, völlige Funkstille bei der New Yorker Kripo in der Marlbury Street. Caruso döste hinter seinem Schreibtisch. Möchte wissen, wozu der einen Schreibtisch braucht. Jedenfalls nicht zum Schreiben. Das kann er gar nicht. Hedge. Ja, schon gut, Professor. Ich saß im Vorzimmer herum und spielte eine Runde Poker mit Wachtmeister Donovan. Und dann so gegen 9 tauchte diese verhärmte Frau auf. Ich gehe mit und erhöhe auf $2. Entschuldigen Sie, meine Herren, bin ich hier wohl richtig? Moment. Ich warte, Mr. Hedge. Passe, Donovan. Mein Mann ist nicht nach Hause gekommen, wissen Sie? Und da dachte ich... Am besten gehen Sie gleich durch zu Detective Sergeant Caruso, die rechte Tür. Danke. Na, Mr. Hedge, auf ein neues? Nein, sagte ich. Donovan hatte mir zu viel Glück. Und ich hatte einen Riecher. Diese bedrückte, ärmliche Frau, vielleicht brachte sie den Knüller, auf den ich wartete. Ich lehnte mich an die Wand neben Carusos offene Tür und machte die Ohren lang. Wo brennt's denn, gute Frau? Setzen Sie sich. Mein Mann, Herr Inspektor, mein Kelvin. Er ist nicht nach Hause gekommen gestern Abend und ich mache mir Sorgen. Detective Sergeant, gute Frau, nicht Inspektor. Entschuldigung. Noch nicht. Verzeihung, ich verstehe ja nichts von hohen Polizeisachen. Schon gut. Also, Ihr Mann ist abhandengekommen. Wissen Sie, gute Frau, das ist nichts Besonderes. Das kommt immer wieder vor. Aber nicht bei meinem Kelvin, Herr Wachtmeister. Detective Sergeant, immer korrekt, nicht wahr, gute Frau? Verzeihung, ich bin ganz durcheinander. Mein Kelvin ist immer pünktlich nach Hause gekommen, jeden Abend, wenn sein Dienst zu Ende ist. Dienst? Was für ein Dienst, gute Frau? Mein Kelvin ist bei der Bank von New York angestellt, als Bote. Seit 20 Jahren, Herr Polizeipräsident. Detective Sergeant, gute Frau. Hat sich nie was zu Schulden kommen lassen. Immer ehrlich, immer fleißig, immer gottesfürchtig und immer pünktlich zu Hause. Kein kleiner Abstecher in die Kneipe? Niemals, Herr Superintendent. Um 5:30 war er zu Hause. Immer. Das heißt, gestern natürlich nicht. Das ging ja nicht. Weil mein Kelvin nach dem Dienst erst zu diesem Rechtsanwalt musste. Wegen der Erbschaft, wissen Sie? Weiß ich nicht, gute Frau. Die gute Frau erzählte sehr umständlich eine seltsame Geschichte. 2 Tage vorher war ein Brief gekommen von einem Anwalt für ihren Mann. Darin stand, der gottesfürchtige Kelvin sei der Erbe eines beträchtlichen Vermögens. Er möge bald möglichst mal reinschauen. Hochachtungsvoll und so weiter und so weiter. Hatte die Frau den Brief bei sich? Nein, Professor, den hatte der Mann eingesteckt. Darum konnte sie Caruso auch nicht sagen, wie der Anwalt hieß und wo er seine Kanzlei hatte. In Manhattan, hat Kelvin gesagt. Nicht weit von seiner Bank. Und deshalb ist er gleich am nächsten Tag hingegangen. Das heißt gestern, nach dem Dienst. Alles klar, gute Frau. Ihr Kelvin hat sein Glück ein bisschen begossen und dabei ist er versumpft. Versackt. Mein Kelvin tut sowas nicht, Herr Kapitän. Sagen Sie mal, gute Frau, haben Sie denn nicht heute früh bei der Bank von New York angefragt, ob Ihr Mann zum Dienst erschienen ist? Nein, Herr Hauptabteilungsleiter, ich habe mich nicht getraut. Und dann war ich auch so durcheinander. Na, dann wollen wir das mal für Sie erledigen, gute Frau. Sie wissen doch, Polizei, dein Freund und Helfer. Wie heißt der Mann? Caruso ließ sich mit der Bank verbinden und fragte, ob Kelvin Moody am Morgen seinen Dienst angetreten hatte. Mhm. Und, mein lieber Hedge? Er hatte, Professor. Pünktlich um 8, wie immer. Aha. Kann ich ihn mal sprechen? Verstehe. Wann kommt er zurück? Nein, nein, machen Sie sich keine Sorgen. Gar nichts ist vorgefallen. Ich wollte nur seine Frau beruhigen. Auf Wiederhören. Also, gute Frau, alles in bester Ordnung. Ihr Mann ist gerade für die Bank unterwegs. Ach. Gehen Sie nach Hause. Heute Abend wird er auftauchen, reumütig und mit schlechtem Gewissen. Wenn Sie meinen, Herr Oberpolizist. Detective Sergeant, Mrs. Moody. Seien Sie nicht so streng mit ihm. Donovan! Sir? Nehmen Sie die Personalien auf, für alle Fälle. Margaret Moody hieß sie, wohnt auf dem Brooklyn Concord Street, nicht weit von der Brücke. Und dann machte sie sich jetzt wieder auf die Strümpfe, zögernd und unsicher. Caruso mit all seinem plattfüßigen Charme hatte sie anscheinend nicht überzeugen können. Ich dachte so bei mir, Fehlanzeige, kein Knöller. Und, sehr richtig, mein lieber Hedge. Auch ich vermag dieser banalen Angelegenheit keinerlei kriminologisches Interesse abzugewinnen. Geduld, Professor. Nur ein paar Sekunden Geduld. Ich verlor noch einen Dollar an Wachtmeister Donovan. Und dann, Professor, dann ging's los. Carusos Telefon klingelte und ich bezog wieder meinen Horchposten. Kriminalpolizei New York, Detective Sergeant Caruso am Apparat. Die Bank von New York? Ja, ich habe sie angerufen, vor einer Viertelstunde ungefähr. Genau, wegen ihres Boten, Kelvin Moody, oder wie der Mann heißt. Was? Was ist mit ihm? Verschwunden? Moment, immer mit der Ruhe. Eins nach dem anderen. Wer hat bei Ihnen angerufen? Die Paritätische Lebensversicherung in der Nassau Street. Ach so. Und wann hätte der Bote da auftauchen müssen? 9:15. So. Aber er ist nicht aufgetaucht. Ja, ich weiß, wie spät es ist. 9:45. Merkwürdig. Hat er Geld bei sich? Wie viel? $300? 300.000? Donnerwetter! Klarer Fall, Ihr Bote ist mit Ihrem Geld abgehauen, durchgegangen, getürmt. Das glauben Sie nicht? Ja, ja, das sagt seine Frau auch. Aber wenn so ein Tugendbold mal ausrastet. Gut, wir kommen sofort. Donovan! Die Polizeidroschke soll vorfahren. Dalli! Jawohl, Sir. Ach, du lieber Gott. Sie übertreiben, Caruso, ich bin's bloß. Was tun Sie hier, Mr. Hedge? Haben Sie nicht Hausverbot? Ja, das wollen wir doch nicht so eng sehen, Caruso. Da geht's raus, Mr. Hedge. Ich kann mich sowieso nicht mit Ihnen abgeben. Ich muss sofort weg, ein wichtiger Fall. Bei der Bank von New York, ich weiß. Bankbote verschwindet mit $300.000. Keine schlechte Schlagzeile. Wissen Sie was, Caruso? Ich glaube, ich komme mit. Ich glaube nicht, Mr. Hedge. Für Sie ist kein Platz in der Polizeidroschke. Wer redet denn von Ihrem klapprigen Dienstvehikel, Caruso? Hutchinson Hedge fährt erster Klasse im eigenen Automobil. Und mein Winton Sport steht direkt vor der Tür. Wir sehen uns, Caruso, in ein paar Minuten. Vielleicht fällt Ihnen ja ein Ziegel auf den Kopf, Mr. Hedge. Oder sie fahren gegen einen Baum. Er gibt die Hoffnung nicht auf, unser lieber Caruso. Umso saurer war er, als er eine gute halbe Stunde später mit Donovan in der Bank von New York aufkreuzte. Ich bin schon hier, Caruso. Darf ich Ihnen den Chefkassierer der Bank vorstellen? Mr. Charles Everett. Lassen Sie diesen sympathischen Herrn, diesen Journalisten sofort vor die Tür setzen, Mr. Everett. Warum, Caruso? Weil er die Arbeit der Polizei behindert. Darum. Sie haben es gehört, Mr. Hatch. Ich bin da auch, aber... Augenblick, Everett. Ich habe ein Konto bei Ihnen. Ständig überzogen, Mr. Hatch. Bitte verlassen Sie mein Büro. Dann muss ich Sie daran erinnern, Everett, dass ich auch einen Vater bei Ihnen habe. Hutchinson Hatch Senior, der bekannte Multimillionär, sitzt im Aufsichtsrat der Bank von New York. Also, wenn ich Sie wäre, Everett, würde ich mich nicht rausschmeißen. Da ist was dran, Mr. Hatch. Sie durften also bleiben, mein lieber Hedge. Klar durfte ich, Professor, auch wenn Caruso himmelblau anlief und mit den Beinen strampelte. In der Tat, mein lieber Hedge. Naja, bildlich gesprochen, Professor. Er kriegte sich aber bald wieder ein und fing an, Everett auszuquetschen. Wachtmeister Donovan schrieb mit und Hutchinson Hedge Junior hörte aufmerksam zu. Freitag, meine Herren. Darum, heute ist Freitag. Völlig richtig, Everett. Nichts gegen zu sagen. Freitag, der 5. Oktober 1900. Der erste Freitag im Oktober. Na und? Jeden ersten Freitag im Monat ruft einer unserer Großkunden, die Paritätische Lebensversicherungsgesellschaft, einen höheren Betrag vom Konto ab für Gehälter, wissen Sie, und zur Barauszahlung von Ansprüchen. Heute waren es $300,000 in 100-Dollar-Noten. Und damit haben Sie diesen Calvin Moody losgeschickt? Wie immer, Detective Sergeant, weil Moody unser verlässlichster Bote ist. Haben Sie gedacht? Wann hat Moody die Bank mit dem Geld verlassen, Mr. Everett? Pünktlich 8.20 Uhr, Detective Sergeant, wie immer. Und wie läuft es so bei Ihnen ab, Everett? Drücken Sie dem Boten die Mäuse einfach in die Hand, oder? Also, mein lieber Mr. Hatch, wo denken Sie hin? Die Bank von New York wickelt den Bargeldtransfer nach strikten Regeln ab. Erzählen Sie uns doch mal, wie es heute war, Everett. Jawohl, Mr. Everett, berichten Sie. Gewiss, meine Herren. Um 8 Uhr trat Moody seinen Dienst an, wie immer. Und wie immer am ersten Freitag im Monat kam er sofort zu mir in dieses Büro. Ich öffnete den Kassenschrank, nahm ihm die angeforderte Summe, zählte sie vor Moodys Augen nach und deponierte sie so dann in der Geldtasche des Boten. Die Tasche, wie sieht sie aus? Eine normale Aktentasche, Detective Sergeant, aus braunem Schweinsleder, unauffällig. Ich verschloss die Tasche. Mein Kollege bei der Paritätischen Lebensversicherung ist selbstverständlich auch im Besitz eines Schlüssels. Überreichte sie Moody und geleitete ihn zum Tor, wie immer. Und Moody ging die Wall Street hinunter nach rechts, Richtung Nassau Street, wie immer. Also alles wie immer, Mr. Everett. Nur, dass Moody das Geld diesmal nicht bei der Versicherung abgeliefert hat. Ja, ich weiß nicht, Detective Sergeant, irgendetwas war dieses Mal anders, nicht wie immer. Ach, was war anders, Everett? Moody. Ja, Moody. Moody war anders als sonst. Er verhielt sich irgendwie ungewöhnlich. Kein Wunder, der Kerl war nervös, hatte die Hosen voll, unwichtig. Wie verhielt sich Moody, Everett? Was tat er? Was sagte er? Augenblick, Mr. Hatch. Ich stelle die Frage. Aber sehen Sie denn nicht, Caruso, dass er... Ich sehe nur, dass Sie die polizeilichen Ermittlungen stören, Mr. Hatch. Donovan! Sir? Wir sind hier fertig, zurück zur Mulberry Street. Und da leiten Sie sofort die Großfahndung ein. Ich konnte Donovan gerade noch zuflüstern, er solle mich über die weitere Entwicklung auf dem Laufenden halten und ihm $10 zustecken. Ihre Türglocke, Professor. Ja, ja, James wird sich darum kümmern. Fahren Sie fort, mein lieber Hedge. Ja, das war's, Professor. Von der Bank bin ich sofort zu Ihnen gekommen. Na, was sagen Sie, ist das ein Fall für Sie? Dieser Trottel Caruso ist mal wieder auf dem total falschen Dampfer. Und ich glaube, ich herein. Weiß... Ihn. Ein... Knabe, Herr Professor, ein Zeitungsknabe, mit einer Nachricht für Mr. Hatch. Ah, sicher von Wachtmeister Donovan. Ja, führen Sie den Knaben herein, James. Sehr wohl, Herr Professor. Der Knabe war so 12, 13 Jahre alt. Er hatte Sommersprossen und auf seinen roten Haaren eine viel zu große Schirmmütze. Unter dem Arm hatte er einen Stapel Zeitungen, den Daily New Yorker, wie ich interessiert feststellte. Und er hatte nur Augen für den Professor. Ich kenne Sie, aus der Zeitung. Sie sind Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen, die Denkmaschine, der größte Detektiv der Welt. Kriminologe, mein lieber junger Freund. Amateurkriminologe. Klar, Amateurkriminologe. Ich weiß Bescheid, Professor. Ich habe alles über Sie gelesen. Na, wunderbar. Und ich hab's geschrieben. Ich bin Mr. Hatch. Hutchinson Hatch. Ich kenne den Leichenräuberfall. Ganz genau. Und den Mafiamord. Und Ihre Abenteuer in Alaska. Und Ihre Flucht aus der Todeszelle. So, so. Ungeheuer, Professor. Ganz toll. Sie sind der Größte. Der Allergrößte. So, und jetzt kommst du netterweise mal wieder runter von der Wolke. Du hast eine Nachricht für mich? Hab ich. Hier, den Zettel soll ich Ihnen geben. Moment. Ich krieg einen Dollar, hat der Wachtmeister gesagt. Sehr großzügig mit meinem Geld. Von mir aus. Ja. Pottergebäude, Büro E12. Was soll das? Donovan hat's mir später erklärt. Mit der Mittagspost um 23:30, wie immer, kam bei der Bank von New York ein anonymer Brief an. Zwei Zeilen. Sie finden Calvin Moody im Pottergebäude, Büro E12. Everett rief sofort Caruso an. Caruso brach sofort mit Donovan auf. Donovan wusste, dass ich bei Van Dusen war. Telefonieren konnte er nicht mehr. Er schrieb die Adresse schnell auf einen Zettel und den gab er dem Zeitungsjungen, der in der Mulberry Street den Daily New Yorker verkaufte. Es geht weiter, mein lieber Hatch. Auf zum Pottergebäude. Ein Fall, Professor? Kann ich mitkommen? Untersteh dich. Brauchen Sie nicht einen Assistenten, Professor? Na, passt. Ich meine, einen richtigen. Einen, der mitdenkt. Vorsicht, junger Mann, übernimm dich nicht. Verschwinde. Sie haben Ihr Automobil zur Hand, mein lieber Hatch. Wir fuhren durch die 35. Straße und dann den Broadway runter. Viel Verkehr wie immer, Automobile, Pferde, Droschken, Fußgänger, Radfahrer. Ein Radfahrer fiel mir auf. Er klebte an meinem Hinterrad, egal wie schnell ich fuhr. Schirmmütze, rote Haare, Zeitungen auf dem Gepäckträger. Ihr Verehrer, Professor, lässt dich locker, das Kerlchen. Hör auf, uns nachzufahren! Verzieh dich! Verkauf deine Zeitungen, heb Stecknadeln auf, sei emsig und sparsam. Du willst doch Millionär werden, oder? Nein, ich will Detektiv werden. Kriminologe meine ich. Sieh an. So wie ich, mein lieber junger Freund. Oh nein, Professor, das geht nicht. Sie sind einmalig. Aber ich will von Ihnen lernen. Vielleicht werde ich dann eines Tages ein bisschen wie Sie. Hau ab, du störst! Nein, mein lieber Hatch, warum so abweisend? Lassen Sie den jungen Mann gewähren. Er ist strebsam, respektvoll und weiß seine Worte wohl zu setzen. Sie meinen, er kriegt ihn... Hatch! Hurra! Hurra für Professor Van Dusen! Das Pottergebäude steht an der Park Road zwischen Beekman und Nassau Street. Ein Hochhaus, 11 Stockwerke, 4 Fahrstühle, 200 Büros. Büros für Kaufleute, Anwälte, Makler, Versicherungsvertreter. Hier herrscht ständiges Kommen und Gehen. Hier kennt keiner den anderen. Büro E12 lag im 5. Stock. Wir nahmen den Lift, stiegen aus, sahen uns um. Hier geht's lang, Professor. Kommen Sie. Sag mal, du Rübe, wie heißt du eigentlich? Tracy. Richard Livingston Tracy. Gewaltig. Sie dürfen Dick zu mir sagen, Professor. Zu gütig. Sie nicht, Mr. Hatch. Was? Für Sie bin ich Mr. Tracy. So, so. Sie sind kein Genie, Mr. Hatch. Sie sind bloß ein Kollege. Ach, was? Sie sind bei der Zeitung, ich bin bei der Zeitung. Du bist ein Scherzkeks, Dick Tracy. Öffnen Sie! Wir waren da. E12 stand über der Tür. Darunter klebte ein Pappschild mit der Aufschrift Robert McIntosh, Rechtsanwalt. Vor der Tür strapazierten Jan Caruso und Donovan Fäuste und Stimmbänder. Ich fordere Sie zum letzten Mal auf, machen Sie die Tür auf, Polizei! Ruhe! Haben Sie die Güte, Ihr nutzloses Spektakel einzustellen, meine Herren. Professor Van Dusen. Und Mr. Hatch. Schon wieder. Wie er sich freut, der liebe Caruso, rührend. Da stöhnt was, Detective Sergeant. Da drin. Was? Sie haben recht, Donovan. Kommen Sie. Wir brechen die Tür auf. Zu gleich. Au. Quatsch. Schade um die Tür. Das geht doch anders. Wer ist denn das? Haben Sie sich einen zweiten Hatch zugelegt, Professor? Ich bin der neue Assistent von Professor Van Dusen. Bist du nicht der neue Laufbursche bestenfalls? Und Sie sind nur der Chauffeur, Mr. Hatch. Werd nicht frech. Mein lieber Hatch, mein lieber junger Freund, ich muss doch bitten, ja? Unterlassen Sie gefälligst Ihre kleinliche Streiterei. Ja. Es gilt, einen Fall zu lösen. Dick? Professor? Wenn ich recht gesehen habe, und dies dürfte wohl außer Zweifel stehen, befindet sich das Büro des Hausverwalters im Erdgeschoss, unmittelbar neben dem Haupteingang. Hab schon kapiert, Professor. Bin gleich wieder da. Fünf Minuten später kam er zurück, im Schlepptau eine spitznasige, bekneiferte Lady unbestimmten Alters, Miss Biggett von der Verwaltung des Potter-Gebäudes. Ihr Hauptschlüssel öffnete uns die Tür zu Büro E12. Ein großer, heller Raum, rechts ein Wandschrank, links ein Waschbecken, in der Mitte ein Schreibtisch und zwei Sessel. Auf dem Schreibtisch eine offene Champagnerflasche und zwei Gläser. Auf einem der Sessel ein Mann, der stöhnte, blinzelte und versuchte, sich aufzurichten. Offensichtlich kam er gerade zu sich. Sie da, wer sind Sie? Was ist los? Wer sind Sie? Kriminalpolizei, was tun Sie hier? Wie heißen Sie? Moody. Calvin Moody. Aha, wo haben Sie das Geld? Geld? Was für Geld? Die 300.000 Dollar von der Bank. Ich weiß nicht, was Sie meinen. Ach, und wo ist Ihre Geldtasche? In der Bank natürlich. So, meinen Sie. Donovan! Sir! Durchsuchen! Das Büro hier? Was denn sonst, aber gründlich! Jawohl, Sir. Waren Sie heute Morgen in der Bank von New York? Ich, Sir? Sie doch nicht, Donovan. Moody, meine ich. Heute? Was ist heute? Freitag. Freitag, der 5. Oktober. Wirklich? Also, was ist Moody? Waren Sie heute in der Bank? Nein. Heute nicht. Bestimmt nicht? Nein, bestimmt nicht. Wie spät ist es? Während Caruso sich mit dem dösigen Moody beschäftigte, wanderte Van Dusen im Raum herum, scheinbar ziellos und geistesabwesend, wie es so seiner Art ist. Er hielt die noch recht volle Flasche gegen das Licht, sah sich die beiden Gläser an, das voll und das leere, schnüffelte am Waschbecken. Unterdessen wurde Moody allmählich klarer. Er erzählte, wie er hierher gekommen war, und was er erzählte, entsprach haargenau dem, was seine Frau am Morgen ausgesagt hatte. Haben Sie diesen Brief bei sich? Oh ja, Detective Sergeant. Ich hatte ihn eingesteckt gestern. Nicht da, der Brief ist nicht da. Er muss ihn mir weggenommen haben. Also nochmal, Moody. Sie haben dieses Büro gestern Abend betreten. Baldmöglichst. Das stand in dem Brief. Wegen der Erbschaft. Rechtsanwalt Robert McIntosh. Potter-Gebäude, Büro E12. Wann genau? Warten Sie mal. Dienstschluss ist um 5. Ich bin zu Fuß gegangen, ist ja nicht weit. 5:30, würde ich sagen. So. Und was geschah dann? Ja. Ich klopfte. Trat ein. Sagte meinen Namen. Und da holte Mr. McIntosh gleich eine Flasche aus dem Schrank. Sie sind ein Glückspilz, Mr. Moody, hat er gesagt. Das muss gefeiert werden. Ich wollte nicht. Ich nehme niemals Alkohol zu mir, mit Gottes Hilfe. Ein Fehler, mein lieber Moody. Aber Mr. McIntosh war so beharrlich, dass ich schließlich doch ein Glas austrank. Und dann wurde mir plötzlich ganz komisch. Mehr weiß ich nicht. Sagen Sie mal, Professor, wollen Sie den ganzen Fall Caruso überlassen? Fragen Sie doch auch mal was. Warum nicht, mein lieber Hedge? Pflegen Sie einen Hut zu tragen, Moody? Selbstverständlich trage ich einen Hut. Die Bank von New York besteht darauf, dass Ihre Angestellten korrekt gekleidet sind. Lobenswert. Wo befindet sich Ihr Hut? Ich weiß es nicht. Ich hatte ihn abgelegt. Er ist nicht da. Vielleicht hat Mr. McIntosh ihn mitgenommen. Der Hut ist nicht da, na und? Das Geld ist nicht da. Das ist wichtig. Und die Tasche, Donovan? Ist auch nicht da, Sir. Aha, dann wollen wir mal wieder, Donovan. Sie kommen mit, Moody. Sie sind vorläufig festgenommen, bis der Fall geklärt ist. Aber wieso denn, Detective Sergeant? Ich habe nichts getan, mit Gottes Hilfe. Wird sich rausstellen, Moody. Der Professor ging noch nicht. Er hatte ein paar Fragen an Miss Bickett. Miss Bickett, haben Sie Rechtsanwalt McIntosh dieses Büro vermietet? So ist es, Professor. Wann? Vor etwa 4 Wochen. Ich kann unten nachsehen, wenn Sie das genaue Datum brauchen. Erinnern Sie sich noch, wie er aussah, Miss Bickett? McIntosh? Mittelgroß, stämmig, unauffällig, um die 50. Statur und Alter wie, sagen wir, Mr. Moody? Ganz genau, Professor. Aber McIntosh trug einen Schnurrbart und eine Brille. Hat er Referenzen vorgelegt? Nicht direkt, Professor. Er hat für ein Vierteljahr im Voraus bezahlt. So. Noch eine Frage, Miss Bigot. Mhm. Worum es dabei ging, meine Damen und Herren, das werden Sie später erfahren. Jetzt folgen Sie uns bitte in die Wall Street. Van Dusen wollte die Bank von New York besuchen. Eine kurze Fahrt durch die Nassau Street. Dick Tracy war wieder dabei. Diesmal direkt auf dem hinteren Klappsitz meines Winden. Aber nicht mal das konnte mir die Laune verderben. Ich bewundere Ihre Zurückhaltung, Professor. Sieht Ihnen gar nicht ähnlich. Oder sind Sie ganz besonders raffiniert, um nicht zu sagen hinterhältig? Reden Sie nicht so rotzig über Professor Van Dusen, Mr. Hedge. Ruhe da hinten auf den billigen Plätzen. Wie darf ich das verstehen, mein lieber Hedge? Dass Sie Caruso diesen Dämlack in sein Unglück rennen lassen, Professor. Und keinen Finger rühren, um ihn zu retten. Das steht doch mal fest, Professor. Caruso bellt am falschen Baum. Moody hat die $300,000 nicht geklaut. Glauben Sie, mein lieber Hedge? Mein lieber Professor, der Fall ist klar. Der Täter ist Rechtsanwalt McIntosh. Nur, dass er kein Rechtsanwalt ist. Und McIntosh heißt er wahrscheinlich auch nicht. Mit dem Brief hat er Moody ins Potter-Gebäude gelockt und aus dem Weg geschafft. Er hat ihn betäubt, hat heute Morgen in der Bank seine Stelle eingenommen, verkleidet natürlich, und dann ist er mit dem Geld getürmt. Clever gemacht. Ich sehe schon die Schlagzeile morgen im Daily New Yorker. Ein kühnes Gangsterstück. Eine kühne Theorie. Bravo, mein lieber Hedge. Ach, wissen Sie, Professor, 2,5 Jahre Van Dusen-Assistenz, da bleibt was hängen. Haha. Ruhe. Durchaus möglich, mein lieber Hedge. Und wie steht es mit Ihren Beweisen? Oh, kein Problem, Professor. Erstens ist Moody betäubt worden und gestern Abend nicht nach Hause gekommen. Und zweitens hat er sich heute früh in der Bank irgendwie seltsam aufgeführt, sagt Chefkassierer Everett. Passt doch alles zusammen. Oder was meinen Sie, Professor? Nur dies, mein lieber Hedge. 2 + 2 = 4. Immer und überall. Merken Sie sich das, Mr. Hedge. Misch du dich nicht ein, Dick. Mr. Tracy, bitte. Das möchtest du wohl, du halbe Hose. Mr. Hedge. Sagen Sie doch mal klipp und klar, Professor. Ja? Glauben Sie, dass sie stimmt, meine Theorie? Das wird sich herausstellen, wie unser Freund Caruso so richtig sagt. Wir sind angelangt. Eifersüchtig, wenn Sie mich fragen. Gnitschig. Weil ich vor ihm durchs Ziel gegangen bin. Das kann er partout nicht vertragen, der große Mann. In der Bank stand Chefkassierer Everett dem Professor bereitwillig Rede und Antwort. Schließlich hatte er einen Namen, Van Dusen meine ich, und ein gar nicht so kleines Konto bei der Bank von New York. Nach Ihrer Aussage, Mr. Everett, hat sich der Bankbote Calvin Moody heute Morgen ungewöhnliche, anders als sonst verhalten. Ja, Professor, das habe ich gesagt. Aber Detective Sergeant Caruso war nicht interessiert. Wahrscheinlich ist es nicht von Belang. Mein lieber Mr. Everett, vor Ihnen steht nicht Detective Sergeant Caruso, sondern... Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen, die Denkmaschine. Der größte Amateurkriminologe der Welt. Trara, hoch soll er leben. Ja, schon gut, mein lieber junger Freund. Ob Ihre Aussagen von Belang sind oder nicht, Mr. Everett, dies zu beurteilen, überlassen Sie bitte mir. Inwiefern verhielt Moody sich ungewöhnlich? Er wirkte gedrückt und ängstlich, sagte Everett. Er bewegte sich zaghaft und redete weniger als sonst. Und was er sagte, war schlecht zu verstehen. Er hielt nämlich ein Taschentuch vor Mund und Nase. Weil er stark erkältet war, sagte er. Recht aufschlussreich. Dabei fällt mir was ein, Professor. Als ich Moody gute Besserung wünschte, wissen Sie, was er mir geantwortet hat? Danke, Mr. Everett. Ja, und... Das ist doch nur höflich und völlig normal. Nicht für Moody. Sehen Sie, meine Herren, Moody ist dafür bekannt, dass er, wo sich's nur irgend machen lässt, eine ganz bestimmte Redewendung anbringt. Mit Gottes Hilfe? Genau, Professor. Aus diesem Grund nennen ihn seine Kollegen auch Gotthilf Moody. Auf meine Besserungswünsche hätte er unbedingt antworten müssen, mit Gottes Hilfe. Hat er aber nicht. Nein, seltsam. Und als ich ihn etwas später am Tor verabschiedete, mit kommen Sie heil zurück, wie immer... Da hat er es auch nicht gesagt. Sehr aufschlussreich, Mr. Everett. Er hat überhaupt nichts gesagt. Er hat sich umgedreht, so abrupt, dass er den Torpfosten gestreift hat, und er hat nicht gemerkt, dass er sich dabei einen Knopf abgerissen hat, unten am rechten Jackenärmel. Ich konnte ihn nicht mehr darauf aufmerksam machen, weil er so schnell im Straßengewühl verschwand. Äußerst aufschlussreich, Mr. Everett. Sind Sie noch im Besitz des fraglichen Knopfes? Ja, sicher, Professor. Bei der Bank von New York kommt nichts weg. Hier ist er. Überlassen Sie ihn mir, Mr. Everett. Hm. Danke. Wie war Moody gekleidet? Heute Morgen, Professor? Ja. Wie immer, im Dienst trägt Moody stets denselben braunen Anzug. Richtig, eben im Potter-Gebäude, da hat er ihn auch angehabt. Höchst aufschlussreiche. Welchen Hut pflegt Moody zu tragen? Einen schwarzen Bowler, Professor. Ah. Die Bank kann ihre Boten doch nicht wie Landstreicher herumlaufen lassen. Mehr wollte Van Dusen nicht wissen. Unsere kriminologische Karawane zog weiter. Aus der engen Häuserschlucht der Wall Street zurück nach Norden in die 35. Straße zum Haus des Professors. Wenn, Herr Professor, gestatten... Ja, James, was gibt es? Während Ihrer Abwesenheit ist ein telefonischer Anruf für Sie eingegangen, Herr Professor. Vor einer Viertelstunde von Detective Sergeant Caruso. Was wollte er? Ein Rechtsanwalt Robert McIntosh sei der hiesigen Anwaltskammer vollständig unbekannt. Soll ich Ihnen ausrichten, Herr Professor? Na bitte, habe ich mir noch gleich gedacht. Danke, James, Sie können gehen. Sehr wohl, Herr Professor. Lassen Sie die Tür offen, James, ich komme gleich mit. Bitte, Mr. Hedge. Was haben Sie vor, mein lieber Hedge? Lunchzeit, Professor, ich habe Hunger. Ein kriminologischer Assistent hat niemals Hunger, Mr. Hedge. Halt dich raus, Dick. Du kannst von mir aus machen, was du willst. Ich gehe was essen. Wenn es denn unbedingt sein muss, mein lieber Hedge. Doch versäumen Sie keinesfalls, sich pünktlich um 16 Uhr im Potter-Gebäude einzustellen. Büro E12. Wozu? Um Zeuge der Aufklärung des Falles Moody zu werden, mein lieber Hedge. Wenn es denn unbedingt sein muss, Professor. Aber eigentlich weiß ich ja schon alles. Sind Sie sicher, mein lieber Hedge? Van Dusen rief, und alle, die er rief, kamen ins Potter-Gebäude. Caruso und Donovan mit ihrem Opfer Moody, Mrs. Moody, Chefkassierer Everett, Miss Pickett von der Hausverwaltung, ich natürlich und leider auch Dick Tracy, der Unausstehliche. 8 Figuren ohne den Professor. Verdächtige, beteiligte Publikum. Vor allem Publikum. Vor leerem Haus tritt er nicht auf, der große Kriminologe. Für seine Kunststückchen braucht er den Beifall der Menge. Bitte, meine Herrschaften, ich fahre fort. Als ich heute um die Mittagszeit diesen Raum betrat... Büro E12. Es steht übrigens zurzeit leer, wenn ich das hier mal kurz anbringen darf. Günstige Miete, alle modernen Annehmlichkeiten... Bitte mich nicht zu unterbrechen, Miss Pickett. Als ich diesen Raum betrat, erwachte Calvin Moody soeben aus tiefster Betäubung. So hatte es den Anschein. Wie ich mich sowohl durch den Augenschein als auch durch eine mittels meines rechten Zeigefingers vorgenommene Geschmacksprobe überzeugen konnte, enthielt die nur zu einem kleinen Teil geleerte Flasche Champagner, ein Produkt der Firma Wöfke Co., in der Tat ein Betäubungsmittel. Ein Opiumderivat, höchstwahrscheinlich C17H19NO3, das heißt Morphin oder auch Morphium. Nun führt Morphium beim Benutzer unter anderem zu kontrahierten Pupillen. Moody wies jedoch normal geweitete Pupillen auf. Ferner roch er nicht, wie zu erwarten, nach Champagner. Vielmehr nach Kleister. Nach Champagner roch hingegen der Ausguss des Waschbeckens. Das bedeutet, der in der Flasche fehlende Inhalt eines Glases wurde nicht, wie wir annehmen sollten, von Moody konsumiert, sondern... Weggekippt, Professor. Ausgeschüttet. Sehr richtig, mein lieber junger Freund. Mein Calvin trinkt nicht. Das habe ich Ihnen doch gesagt. Halt's Maul, Maggie. Der nächste Punkt war Moodys Auftritt in der Bank am Morgen. Dabei legte der Professor erstaunlicherweise besonderen Nachdruck auf die Tatsache, dass Moody seine sonst übliche Redewendung mit Gottes Hilfe kein einziges Mal benutzt hatte. Na und, Professor? Das konnte er ja auch gar nicht, weil er eben nicht Moody war, sondern jemand, der nur so tat, als ob. Gerade ein falscher Moody, mein lieber Hedge, meine Herrschaften, hätte sich mit ganz speziellem Eifer darum bemüht, wie Moody zu wirken. Dass er es nicht tat, dass er die weithin bekannte typische Redensart Moodys nicht verwendete, lässt nur einen Schluss zu. Der Mann, der heute Morgen als Moody die Bank von New York bestahl, wollte darauf hinweisen, nicht auf überdeutliche, wohl aber auf subtil unverkennbare Art, er sei nicht der echte Moody. Und dies, meine Herrschaften, gibt nur dann Sinn, wenn es sich bei ihm doch um den echten Moody handelte. Um den echten, der so tat, als sei er der Falsche. Als spiele er lediglich die Rolle des Echten. Moment, Professor. Der echte Moody ist falsch und der Falsche tut nur so? Oder wie, oder was? Ja, jetzt sehe ich überhaupt nicht mehr durch. So leid es mir tut, Caruso. Mir geht's genauso wie Ihnen. Noch einige Minuten Geduld, mein lieber Hedge, mein lieber Caruso. Dann wird auch Ihnen ein Licht aufgehen. Mit Gottes Hilfe. Ich weiß jetzt schon, was los ist, Professor. Davon bin ich überzeugt, mein lieber junger Freund. Der Mann in der Bank trug einen braunen Anzug. Wie immer, Professor. Ganz recht, Mr. Everett. Und als Moody heute Mittag in diesem Büro aufgefunden wurde, trug er ebenfalls einen braunen Anzug. Er trägt ihn noch, Professor. Denselben. Glauben Sie, mein lieber Hedge? Nein, das geht ja nicht. Wenn der angebliche Macintosh Moody den Anzug abgenommen hätte, um ihn selbst anzuziehen und so in der Bank aufzukreuzen, dann hätte Moody vorher nur Unterhosen tragen dürfen. Pfui, Mr. Hedge. Ja, ist doch so. Und was schließen Sie daraus, mein lieber Hedge? Der Gangster hat Moody und die Bank natürlich vor seinem Coup ausgiebig studiert und dann hat er sich den gleichen Anzug gekauft bei Russ oder Macy von der Stange. Obwohl es für ihn sehr viel einfacher gewesen wäre, sein betäubtes Opfer zu entkleiden. Na, doch wie dem auch sei, mein lieber Hedge, Ihre Annahme, so plausibel sie Ihnen erscheinen mag, trifft nicht zu. Der Mann in der Bank trug nicht einen ähnlichen oder den gleichen Anzug, er trug denselben Anzug, welchen Sie hier an Moody bewundern können. Unsinn. Woher wollen Sie das wissen? Ein Anzug sieht aus wie der andere. Nicht ganz, Moody. Der Mann in der Bank verlor, ohne es zu bemerken, einen Knopf seines Anzugs. Hier ist der Knopf. Und hier an Ihrem rechten Ärmel, Moody, ist die Stelle, an der er saß. Der Rest des Fadens ist deutlich wahrnehmbar. Im Falle Moody, meine Herrschaften, gibt es also nur einen braunen Anzug, nicht zwei Anzüge. Und dasselbe gilt cum grano salis für den echten und den falschen Moody. Wir haben es, meine Herrschaften, nicht mit einem Opfer und einem Täter zu tun, nicht mit Moody und Anwalt McIntosh. Wir haben es nicht mit zwei Personen zu tun, sondern mit einer einzigen. Der Verbrecher, welcher mittels einer elaborierten Charade der Bank von New York $300,000 entwendete, heißt Kelvin Moody. Auf diesen Paukenschlag folgte in typischer Van Dusen-Manier die Rekonstruktion des Verbrechens. Der Professor begann mit den Vorbereitungen des Täters. Wie er vor einem Monat ein Büro im Potter-Gebäude mietete, verkleidet als Rechtsanwalt McIntosh, wie er kurz vor der Tat zwei Briefe schrieb. Den ersten als McIntosh an sich selbst, das heißt an Kelvin Moody. Den zweiten anonym an die Bank von New York. Letzteren gab er bewusst so spät auf, dass er erst heute mit der Mittagspost zugestellt wurde, um 11.30 Uhr, wie ihm wohl bekannt war. Gestern Abend, nach Dienstschluss, begab Moody sich ins Potter-Gebäude, wo er die Nacht verbrachte. Heute Morgen suchte er, wie immer, seine Arbeitsstelle, die Bank von New York, auf. Dabei gab es sich Mühe, anders als üblich zu erscheinen. Allerdings auf so behutsame Weise, dass die Ansicht, er sei nicht Moody gewesen, sondern ein Verbrecher in Moodys Maske, sich erst später bilden konnte. Mr. Everett durfte keinen Verdacht schöpfen und das tat er auch nicht. Er übergab Moody die für die Paritätische Lebensversicherungsgesellschaft bestimmte Summe von $300,000. Moody verschwand mit dem Geld und tauchte erst Stunden später wieder auf. In diesem Büro, so wie er es geplant und durch den anonymen Brief sichergestellt hatte. Nicht zu früh, nicht zu spät, noch betäubt wirkend, um seinen Schwindel psychologisch zu untermauern. Ich habe gesprochen, der Fall ist gelöst. Da haben Sie mal wieder den Vogel auf den Kopf getroffen, Professor. Ich meine, den Nagel abgeschossen. Wenn ich mir das auch alles erstmal in Ruhe überlegen muss. Aber ganz gelöst ist der Fall noch nicht. Okay, es war Moody, nicht dran zu tippen. Aber wo sind denn die Mäuse, Professor? Die $300,000? Nicht mal die Tasche hat sich angefunden. Ebenso wenig wie Moodys Hut. Und dies, meine Herrschaften, gab mir zu denken. Ich stellte Miss Biggett eine gewisse Frage. Bitte, Miss Biggett, berichten Sie. Ob vor einem Monat, als der sogenannte Mr. McIntosh dieses Büro mietete, noch ein Büro im Hause vermietet wurde. Und zwar, das ist wichtig, unter ungewöhnlichen, nicht alltäglichen Umständen. Ihre Antwort, Miss Biggett? Büro H7 im 8. Stock. Ein Mr. John Smith hatte uns einen Brief geschrieben, eine Jahresmiete in Banknoten beigelegt und darum gebeten, ihm die Schlüssel postlagernd zuzuschicken. Eine absolut anonyme Prozedur. Danke, Miss Biggett. Folgen Sie mir, meine Herrschaften, zu einer Exkursion in die 8. Etage. Büro H7 war viel kleiner als E12 und es war völlig leer, mit zwei Ausnahmen. Auf dem Boden lag eine offene Aktentasche aus braunem Schweinsleder und an einem Haken neben der Tür hing ein Hut. Ein schwarzer Bowler. Das ist Moodys Hut. So ist es, Mr. Everett. Die Tatsache, dass Moody ohne seine Kopfbedeckung aufgefunden wurde, legte mir die Idee nahe, er habe sich im Potter-Gebäude eine zweite Anlaufstation gesichert. Im Hause trägt man keinen Hut. Moody vergaß ihn, als er von hier ins fünfte Stockwerk ins Büro E12 wechselte. Und wozu dieses zweite Büro, Professor? Natürlich, um das gestohlene Geld beiseite zu schaffen. Es hier im Hause zu verbergen lag nahe. Auf der kurzen Strecke von der Bank von New York zum Potter-Gebäude besteht keinerlei Möglichkeit, einen entwendeten Betrag von dieser Höhe sicher und langfristig zu verwahren. Wo ist es denn, das Geld? Hier? Ich sehe nur die leere Tasche. Sehen können Sie die $300,000 auch nicht, bester Detective Sergeant. Aber Sie können sie riechen. Wie Sie wissen, Geld stinkt nicht, so lautet ein zweifellos auch Ihnen bekanntes Diktum des römischen Kaisers Vespasian. Jedoch... Kleister. Ich riech Kleister. Tapetenkleister. Ein unverkennbarer Geruch, welcher, wie Sie sich erinnern werden, auch Moody anhaftete. Und wenn Sie die Wände dieses Raumes einer intensiveren Inspektion unterziehen... Ja, frisch tapeziert, Professor. Das ist ein scheußliches Muster. Kein Zweifel. Moody hat die Zeit vor seiner Auffindung dazu benutzt, Büro H7 neu zu tapezieren. Ja, wenn Sie das sagen, Professor... Da ja, wollen Sie denn nicht an die Arbeit gehen, Caruso? Arbeit? Was für Arbeit? Tapeziert, mein lieber Caruso. Eintapeziert. Das Geld. Hinter den Tapeten. Kapiert? Ach so. Donovan! Sir? Tapeten runter, aber mit Volldampf. Die Staatsgewalt rupfte begeistert an den Tapeten und brachte das versteckte Geld ans Tageslicht. Alles 100-Dollar-Scheine. Nicht so sauber. Ziemlich klebrig, aber Chefkassierer Everett nahm sie trotzdem mit Freuden entgegen. Moody legte ein Geständnis ab und bestätigte den Professor in allen Einzelheiten. Ich wollte Geld auch mal ausgeben, wissen Sie. Nicht immer nur schleppen für andere. Aber wenn ich einfach mit der Tasche verschwinde, dann hat mich die Polizei ganz schnell am Kantehaken, mit Gottes Hilfe, das war mir klar. Darum habe ich mir diesen komplizierten Plan ausgedacht. Ich hatte vor zu warten, Monate, Jahre, wenn es sein musste. So wie ich die Sache eingefädelt hatte, fühlte ich mich ganz sicher, da kommt keiner drauf. Habe ich gedacht. Ja, ja, der Mensch denkt, Van Dusen lenkt. Und so dumm war Ihr Plan gar nicht, Mr. Moody. Mr. Hedge ist jedenfalls voll drauf reingefallen. Pass mal auf, ich nicht. Ich wusste von Anfang an, dass Moody das Geld geklaut hatte. Da können Sie mal sehen, Mr. Hedge. Sogar Detective Sergeant Caruso ist schlauer als Sie. Professor Van Dusen besucht seine Bank. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Mit Friedrich W. Bauschulte als Professor Van Dusen und Klaus Herm als Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen Jutta Wachowiak, Monika Bielenstein, Christian Brückner, Marc Hinrichsen, Gunter Schoß, Klaus Jepsen, Helmut Ahner und Heinz Giese als Detective Sergeant Caruso. Ton und Schnitt Ingeborg Görgner und Georg Fett. Technische Hospitanz Ines König. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute. And we could still do it again. Hier spricht Augustus van Dusen. Ja, moin, Professor. Hier ist Rahel Klein vom Deutschlandfunk. Schön, dass Sie rangehen. Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Oh, vielen Dank. Auch Ihr Name ist in den letzten Jahren des Öfteren an mein Ohr gedrungen. Da fühle ich mich aber geschmeichelt. Aber warum ich mich melde? Es gibt neue Fälle von Tatort Kunst. Soll ich kurz was dazu sagen? Ja, ich bitte darum. Bei Tatort Kunst decken wir ja auf, worüber die Kunstwelt lieber nicht so gerne spricht. Bitte, fahren Sie fort. Unter anderem ermitteln wir im Fall eines gestohlenen Keltenschatzes. Es wird immer wieder Gold aus europäischen Museen gestohlen. Etwas derartiges hatte ich erwartet. Echt jetzt? Aber dann müssen Sie wirklich mal reinhören und unsere Fälle empfehlen. Es ist True Crime vom Allerfeinsten. Nun, warum nicht? Soweit, so gut, meine Damen und Herren. Das war ein erster Appetithappen. Mehr dann also im Podcast Tatort Kunst. Neue Fälle ab dem 6. November in der Deutschlandfunk-App.